I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Ich zeige Ihnen einige Dinge und Sie sollen mir zeigen, wo sie sind. Ich zeige Ihnen einige Dinge und Sie sollen mir zeigen, wo sie sind. Show me where the envelope is. Zeigen Sie mir, wo der Briefumschlag ist. Zeigen Sie mir, wo der Briefumschlag ist. Show me where the key is. Zeigen Sie mir, wo der Schlüssel ist. Zeigen Sie mir, wo der Schlüssel ist. Show me where the razor is. Zeigen Sie mir, wo der Rasierer ist. Zeigen Sie mir, wo der Rasierer ist. Show me where the glass is. Zeigen Sie mir, wo das Glas ist. Zeigen Sie mir, wo das Glas ist. Show me where the pencil is. Zeigen Sie mir, wo der Stift ist. Zeigen Sie mir, wo der Stift ist. Show me where the phone is. Zeigen Sie mir, wo das Telefon ist. Zeigen Sie mir, wo das Telefon ist. Show me where the watch is. Zeigen Sie mir, wo die Uhr ist. Zeigen Sie mir, wo die Uhr ist. Show me where the scissors are. Zeigen Sie mir, wo die Schere ist. Zeigen Sie mir, wo die Schere ist. Show me where the comb is. Zeigen Sie mir, wo der Kamm ist. Zeigen Sie mir, wo der Kamm ist. Show me where the glasses are. Zeigen Sie mir, wo die Brille ist. Zeigen Sie mir, wo die Brille ist.